Ich schaute durch das Fenster und wusste mit einem Mal, so ein Tag, den wird's so selten geben, den solltest du mit allen Sinnen ganz erleben. Raus auf die Straße, ein Lächeln für euch alle. Ich tanz auf den Wegen, egal ob ich erfalle. Heute ist mein Tag, den wird mir keiner nehmen. Und wer von mir was anderes will, der liegt damit daneben. Heute ist mein Tag, heute mach ich nur, was ich mag. Heute geht es bergauf, heute lass ich alles, lass ich alles, lass ich alles aus mir raus. Dass Menschen unglücklich sei, dass er nicht nur sitzen kann. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich halt mich nicht an. Heute ist es so, als wär mir was versprochen. Heute glaub ich fest daran, das wird auf mich gebrochen. Heute ist mein Tag, heute mach ich nur, was ich mag. Heute geht es bergauf, heute lass ich alles, lass ich alles, lass ich alles aus mir raus. Und wenn es dann wie immer kommt, es versprach doch so viel mehr, lässt man sein für immer sein, aber dann läuft gar nichts mehr. Und wieder besseres Wissen, rafft man sich nochmal auf, schließt ganz fest die Augen zu und dann setzt man einfach drauf. Heute geht alles einfach, nur mein Herz schlägt schwer. Heute, da muss es einfach klappen. Da muss ich die Gelegenheit ganz fest am Schopf packen. Heute ist mein Tag, heute mach ich nur, was ich mag. Heute geht es bergauf, heute lass ich alles, lass ich alles, lass ich alles aus.